Mittwochabend haben wir viel geredet über Matthäus und in Matthäus 6, 21 gibt es diesen Vers, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich habe mir gedacht, ich drehe das mal um und frage Gott, wo ist eigentlich dein Herz? Wo ist dein Schatz? Das ist für mich Weihnachten, ja. Gott sagt, ihr seid mein Schatz. Diese Menschen da unten und ihr und ich, wir sind Gottes Schatz. Und weil wir Gottes Schatz sind, ist sein Herz auch da bei uns. Und weil Gott bei uns ist, weil sein Herz bei uns ist, ist er bei uns. Und deshalb heißt es, war die Prophezeiung, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird und sein Name wird Immanuel heißen. Was übersetzt heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und das ist das Kernthema, dass wir einen Gott haben, der sich auf uns Menschen einlässt oder herablässt. Und dass er nicht nur mit uns ist, sondern dass Gott sogar einer von uns wird. Und dass wir einfach der Augapfel Gottes sind und dass er sich voll und ganz darauf einlässt, was es heißt, Mensch zu sein. Und ich war kürzlich in der Arbeit und diese Frage kommt immer wieder von meinen Kindern. Ich arbeite in einem Heim mit 9 Kindern zwischen 6 und 15. Und die fragen mich am Abend, wenn ich gehe, sagen sie vielleicht, ah, du darfst jetzt wieder nach Hause gehen. Und letztens hat mich der Gerald gefragt und gesagt, kommst du eigentlich gerne? Und die Frage so, ja, kommst du jetzt eigentlich, um dein Geld zu verdienen oder was machst du jetzt hier? Und die Frage kommt eigentlich öfters. Ich meine, ich bin eine wichtige Bezugsperson. Und ich sage dann meistens so, ja, ich komme schon gerne. Aber sie merken, es ist ein bisschen halbherzig, die Antwort. Ja, komme ich wirklich gerne. Und dann denke ich mal, der liebe Gerald fragt mich das, der vor ein paar Wochen die Gruppe komplett verwüstet hat. Also ich habe wirklich am Jahresanfang alles wunderbar in den Kasten einsortiert und geschlichtet und beschriftet und war urstolz. Zum ersten Mal in 7 Jahren weiß ich, wo was ist. Und er reißt alles raus. Ich komme auf die Gruppe, mal knietief, spiele jede Karte, jedes kann man alles wegschmeißen. Hunderte Euro Schaden. Und der Gerald fragt mich, ob ich gerne komme. Manchmal liege ich auch auf ihm oben. Wirklich auf ihm oben, um ihn zu bändigen. Der Gerald in meinem letzten Dienst am Montag ist auf die Idee gekommen, er geht spazieren um 5 Uhr, fragt aber noch eine Viertelstunde rausgehen kann. Ich sage ja. 4 Stunden später kommt er wieder, hat aber einen 9-Jährigen dabei und in der Zwischenzeit, nach einer Stunde denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie kein Streich mehr vielleicht, kriegt die Panik, fahrt zur Polizei, wir haben schon vorgedruckte Zettel für Vermisstenanzeigen. Die beschuldigen mich natürlich, was machen meine Kinder draußen, wenn es dunkel ist, sehr hilfreich. Und ich fahre die ganze Gegend ab, die Polizei sucht schon. Naja, um 9 Uhr denke ich mir, okay, jetzt ist es soweit, ich muss die Eltern anrufen, muss sagen, ihre Kinder sind weg. Denke mal, gekidnappt oder keine Ahnung. Kommen sie rein, ja, sehr schlau natürlich, es tut uns leid, wir waren dumm. Ja, Gerald, ich weiß nicht, ob ich so gern in die Arbeit komme, aber weiß auch nicht, ob Jesus so gern gekommen ist, als er kam. Aber vielleicht ist die Frage nicht, kommst du gern in die Arbeit, sondern hast du uns gerne? Und das würde Jesus sicher mit Ja beantworten. Er würde sagen, weil ich dich gerne habe oder weil ich dich liebe, deshalb komme ich. Weil er vorher vielleicht nicht einmal genau gewusst hat, wie furchtbar das Ganze wird, aber sicher eine gute Vorstellung hatte davon. Und so ist er Mensch geworden. Dann passiert eben dieses unglaubliche Ereignis, dass er sich erniedrigt als Schöpfer unter seine Geschöpfe. In Hebräer 2 heißt es, er war niedriger als die Engel. Und ein junges Mädchen hält ein Baby in der Hand, vielleicht, keine Ahnung, 3 Kilo schwer, der nicht einmal richtig sehen kann. Und es ist Gott. Und sie hält Gott in ihrer Hand. Und Gott muss erst krabbeln lernen, dann lernt er irgendwie stehen wackelig, er lernt gehen, er lernt sprechen, er lernt Dinge zu verstehen. Und damit kämpfe ich, dass ich damit nicht vertraut werde, warum Gott, Ich meine, welcher Gott würde das machen? In welcher Göttersage, welchen Gott gibt es sonst in irgendeiner Geschichte oder Vorstellung, der sagt, ich werde Mensch, ja? Also ich werde ein Geschöpf und ich lasse mich so herab. Und dazu gibt es ein Lied, also es berührt mich einfach diesen Text, der ist so genial einfach. Maria, hast du gewusst, dass dein Bub eines Tages über das Wasser gehen wird? Hast du gewusst, dass dein Bub eines Tages unsere Söhne und Töchter erretten wird? Hast du gewusst, dass dein Baby dich eines Tages neu machen wird? Im Englischen heißt, this child that you've delivered will soon deliver you. Hast du gewusst, dass dein Baby die Blinden sehend machen wird und gewusst, dass einen Sturm eines Tages einfach stillen wird? Hast du gewusst, dass er da gegangen ist, wo jetzt Engel fliegen oder gehen? Hast du gewusst, dass wenn du das Angesicht deines Babys küsst, dass du das Gesicht Gottes küsst? Und dass Gott ein Geschöpf wird, also manchmal, wenn ich das Evangelium jemandem erzähle, dann denke ich mir, das hört sich total verrückt an. Das kann man nur verstehen, wenn Gott einem die Augen dafür öffnet, wenn der Heilige Geist das, weil sonst denkt man sich, was rede ich da? Ja? Ist ja ein Wahnsinn. Und die Frage ist, war das wirklich notwendig? Ich meine, hätte Gott sich irgendwas anderes einfallen lassen können, dass er sagt, na, ich schicke den Michael oder ich schicke den Engel Gabriel, der soll das machen, der soll die Menschen erlösen. Aber Gott hat gesagt, ich brauche jemanden, der ein Mittler ist. Und darum geht es im ganzen Hebräerbrief, dass Jesus unser Hohepriester ist und uns unser Stellvertreter ist. Und der musste eben wirklich verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und diese Stelle möchte ich gerne mit euch anschauen im Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und der Hebräerbrief macht einige sehr erstaunliche Aussagen über dieses menschliche Dasein Jesu. Und es heißt also im Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen. Also weil ich aus Fleisch und Blut bin, extrem gebrechlich und zerbrechlich, hat Gott gesagt, okay, ich werde auch Fleisch und Blut. Und dann heißt es, er nimmt sich nicht der Engel an, und diese Frage ist mir irgendwie auch gekommen, warum ist Gott eigentlich nicht Engel geworden und hat die Engel erlöst? Warum gerade den Menschen? Die Frage möchte ich ihm einmal stellen. Aber im Vers 17 ist die Antwort auf die Frage gegeben, es heißt, er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde. Das hieß, es gab nur einen Weg für Gott, entweder er wird Mensch oder wir lassen es bleiben. Aber es heißt, dass er barmherzig würde. Und ich könnte mich jetzt fragen, war Jesus vorher nicht barmherzig? Und im Vers 10 heißt es, um ihn durch Leiden vollkommen zu machen, war Jesus nicht vollkommen, bevor er Mensch wurde oder als er Mensch war. Ich meine, Jesus hatte keine Sünde an sich oder in sich. Aber was das meint ist, dass damit Jesus uns vertreten kann, muss er völlig verstehen, was es bedeutet, wirklich in dieser Hülle als Mensch zu leben und zu leiden. Ich lese diesen einen Text noch im Kapitel 5, Vers 7 und 8. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam, und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, Urheber des Heils geworden. Also wir haben hier Jesus, der gefleht hat unter Tränen, der gelitten hat. Und das ist das Wunderbare an seiner Menschwerdung, dass wir jetzt jemanden haben, der uns vor Gott wirklich vertreten kann. Versteht Jesus, was es bedeutet, einsam zu sein? Nehmen wir an, ich bin umgeben von Menschen und ich fühle mich echt allein und einsam. Weiß Jesus, wie das ist? Weiß Jesus, wie das ist, wenn man müde ist? Wenn man am Abend nach einem langen Tag nach Hause kommt und irgendwie sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe genug. Kannte Jesus Müdigkeit? Oft hat er gesagt, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wegen des Unglaubens. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Kennt Jesus Versuchung? Mich hat noch niemals jemand versucht mit allen Reichen dieser Welt. Oder dass ich irgendwie aus Steinen Brot mache. Jesus ist auf Weisen versucht worden, die wir gar nicht versucht werden können. Ja? Wenn mich jemand an ein Kreuz schlägt und sagt, steig herunter, ich kann nicht heruntersteigen. Aber Jesus war auch versucht, seine Göttlichkeit zu gebrauchen, obwohl es nicht im Gottesplan gewesen wäre. Weiß Jesus, was es bedeutet, verleumdet zu werden? Wenn dir jemand einfach die Worte im Mund umdreht oder vielleicht in der Arbeit, keine Ahnung, dir falsche Motive unterstellt, was es bedeutet, gehasst zu werden von jemandem. Alle diese Dinge, die wir im Laufe eines Lebens erleben können oder durchmachen, kennt Jesus. Kannte Jesus körperlichen Schmerz? Kennt er deinen Schmerz? Egal welcher Schmerz es ist. Das heißt, er hat alles, alle Krankheit hat er auf sich genommen. Jesus kennt jeden Schmerz, den wir je erleben. Jesus kennt uns durch und durch. Er kennt unsere Angst, unsere Ängste. Und es heißt im Vers 17, er musste den Brüdern gleich werden. Und er schämt sich nicht, im Vers 11, uns Brüder zu nennen. Und das ist das Erstaunliche, dass mein König oder mein Schöpfer auch mein Bruder ist. Und vor einem König beuge ich mich, den ehre ich, vor dem habe ich Respekt und vor dem habe ich Angst vielleicht, dass ich was Falsches tue, zumindest in der damaligen Zeit. Aber einen Bruder kann ich umarmen. Einen Bruder kann ich in Aug zu Aug sehen. Zu einem Bruder kann ich sagen, hey, diesen Weg sind wir gemeinsam gegangen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Du bist mein Bruder. Und er sagt, wir sind mehr als Brüder. Wir sind, ja, vielleicht nicht mehr als Brüder, aber wir sind seine Freunde. Jesus nennt uns Freunde und Brüder. Und das heißt, wir sind irgendwo gleich. Weil er war Mensch und ich bin Mensch. Er ist eben Gott mit uns. Er ist Gott mit uns. Und was er getan hat, war nicht nur eine Brücke zu bauen zu Gott, sondern er hat die Reiche in sich vereinigt. In Epheser 1, 9 und 10 heißt es, Gott hat in Jesus alles zusammengefasst, die Reiche. Er war König aller Könige und er wurde zum Diener und Jesus wurde zum Sünder aller Sünder. Und er hat von der höchsten Höhe bis zur tiefsten Tiefe einfach alles ausgelotet, hat jede Stufe durchgemacht und so alles in sich vereinigt. Und er sagt deshalb, ich bin der Weg und oder die Tür. Und wenn ich in Jesus eingehe, dann bin ich in einer neuen Dimension. Das heißt, wer Jesus annimmt im Glauben, wird versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Der ist schon im Himmel im Glauben. Ich bin gerettet, ich bin im Himmel, ich sitze zu Rechten Gottes im Glauben, weil Jesus alles in sich vereinigt hat. Ich denke mir, wie muss es für die Engel gewesen sein, die, wie der Petrus schreibt, die begehren, sich diese Dinge anzuschauen, das alles zu betrachten, was da geschehen ist, und ihn am Kreuz hängen zu sehen. Und ob sie sich gedacht haben, Gott, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Der Petrus, auf den hätte man ja eigentlich zählen können oder hoffen können, der ist weg. Und alle Jünger sind einfach weg. Es ist niemand mehr da. Es sind ein paar Frauen da übergeblieben. Haben sich dieses Schauspiel angeschaut und Gott, was machst du da eigentlich? Liebst du diese Menschen? Liebst du diese Menschen wirklich so sehr? Ich meine, zahlt sich das wirklich aus, was du da alles durchmachst? Und da komme ich eigentlich zu dem tieferen Sinn der Geschichte, nämlich Weihnachten. Weil da geht es ja um Schenken. Auch. Das haben wir den Weisen, glaube ich, zu verdanken. Diese Tradition, dass wir einander Dinge schenken. Und das ist mir, ehrlich gesagt, oft so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich da anscheinend nicht ganz frei bin, weil das ist immer so, ja, wahrscheinlich kriege ich von dem was, muss ich dem was geben, habe ich schon alle Geschenke. Aber ich denke mal, wie viele Geschenke schenke ich so wirklich gern her, weil ich mir denke, boah, den mag ich einfach was schenken. Sondern, na, den brauche ich noch und das ist ja Familie und was weiß ich alles. Und wann schenkt man gerne, ja? Oder wann empfängt man gerne ein Geschenk? Wenn nichts dran geknüpft ist, wenn es keinen Haken hat. Und genau so schenkt Gott. Gott ist, wenn er schenkt, dann schenkt er wirklich. Dann gibt es irgendwie keinen Haken an der ganzen Geschichte. Und das hat mich berührt. Ich habe mir gedacht, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, schaue ich mir diesen Film an. Es begab sich zu der Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Eben die Geschichte Josef, Maria und so weiter. Und sie reitet mit Josef auf dem Esel nach Bethlehem. Und ein Hirte sagt ihm, na, siehst du nicht, dass deiner Frau kalt ist? Und sie setzen sich zum Feuer und der Hirte sieht dann, dass sie schwanger ist und sagt, du hast ein wunderbares Geschenk bekommen. Und dann sagt er, mein Vater hat mir mal gesagt, jeder Mensch erhält im Leben einmal ein Geschenk. Und dann fragt sie ihn, was ist dein Geschenk? Und er sagt, naja, quasi, ich warte noch. Ich habe die Hoffnung auf einen Erlöser. Und dann später kommt eben der Hirte zur Krippe und es hat mich sehr berührt, sie nimmt das Baby und gibt es quasi weg und sagt, er ist uns allen geschenkt worden. Und Gott hat sich uns geschenkt und da ist kein Haken dran geknüpft. Es ist jetzt egal, wie viele gläubig geworden wären, Gott hätte es in jedem Fall trotzdem gemacht. Er hat gesagt, da, es ist für euch. Und Gott schenkt und teilt keine Löhne aus, sondern Geschenke. Sieht man in diesem Gleichnis von dem Weinberg ganz gut, wo die ganzen Tag gearbeitet haben, um einen Tageslohn. Und man liest es und denkt sich, was soll diese, ich meine, das ist einfach unfair, ja, das ist so unfair. Der arbeitet eine Stunde am Schluss, den ganzen Tag Ovezahn. Jeder arbeitet eine Stunde und kriegt den gleichen Lohn wie ein anderer. Jesus sagt, Gott teilt keine Löhne aus. Es kriegt jeder das Gleiche, sind Geschenke. Darum erwählt er einen Jakob, der ein Betrüger war, über den Esau. Und darum wählt er einen Salomo, der das Kind eines Ehebruchs ist und am Schluss noch dazu ein Götzendiener. Das ist die Gnade Gottes. Er wählt einen Samson aus, als Werkzeug, der von Anfang an irgendwie nicht ganz so den Weg gegangen ist, so wie ich mir das vorgestellt hätte. Und so wählt er dich und mich aus. Je länger ich lebe, das heißt ja, dass Jesus barmherzig wurde. Er versteht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und ich habe so das Gefühl, je länger ich lebe, desto menschlicher werde ich. Weil als ich gläubig wurde, war ich sehr, naja, ich habe schon gewusst, was richtig und falsch ist. Und habe das auch jedem wissen lassen. Aber naja, je länger ich unterwegs bin, desto mehr merke ich, mich haut es eigentlich ziemlich oft, ziemlich massiv aus der Bahn und werde immer menschlicher, weil ich meine Schwächen kenne. Und jemand hat mal zu mir gesagt, mach's wie Gott, werde Mensch. Einfach diese Barmherzigkeit anderen weiterzugeben, die Gott für uns hat. Ja, und als Jesus geboren wurde, hat er eine neue Ära eingeleitet. Und es hätte mich ja interessiert, ob das wirklich geschichtlich gesehen seine Geburt das Halljahr eingeläutet hätte. Weil es war damals in Israel so, dass alle 7 Jahre gab es ein Sabbatjahr, da hat das Land geruht und im 50. Jahr hat das Halljahr begonnen. Also den großen Versöhnungstag gab es einmal im Jahr. Die Sünden des ganzen Volkes wurden ja während des Jahres auf das Heiligtum übertragen und dann eben entfernt aus der Mitte des Volkes. Und dann kam im 50. Jahr das Halljahr und das kommt eigentlich von diesem Hall der Hörner. Das waren wieder Hörner, sehr laut. Und nach dem Versöhnungstag ging durchs ganze Land dieser Hall dieser Wiederhörner. Das war nur jedes 50. Jahr und hat bedeutet, wenn du Israelit warst, hast du ihr Land bekommen. Und nehmen wir an, dir ging schlecht finanziell, dann musstest du vielleicht dein Land verkaufen, dass du das im 50. Jahr wieder zurückbekommen hast. Umsonst. Also jeder hat das zurückbekommen, was er hergegeben hat. Und vielleicht musste ich sogar mich verkaufen, das ging auch, dass ich sage, ich kann die Schuld nicht bezahlen, aber nimm mich als Sklaven. Aber Gott hat gesagt, ihr wart Sklaven in Ägypten, ihr sollt nicht mehr Sklaven sein. Im 50. Jahr warst du wieder frei. Also das heißt, ich war vielleicht 30 Jahre Sklave und habe gewartet auf dieses Halljahr. Und dann, bam, auf einmal habe ich mein Land wieder und bin ein freier Mann. Und komme vielleicht wieder mit meiner Familie zusammen oder ich weiß nicht was. Das ist für mich so ein Bild, wie die Gnade Gottes überflutet das ganze Land. Und was jede Kalkulation macht keinen Sinn mehr. Ja? Es ist nicht fair, weil der eine hat hart gearbeitet und der ist halt pleite gegangen. Und Gott sagt, nein, so soll es nicht sein. Und auf einmal die unglaubliche Freisetzung. Und genau das ist passiert, als Jesus kam. Die Gnade auf einmal flutet das ganze Land und wir bekommen nicht mehr das, was wir verdienen. Und im Jesaja, also diese Stelle zitiert Jesus am Anfang seines Dienstes im Kapitel 61, nimmt Jesus darauf Bezug und ich lese einfach diese Verse vor. Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist des Herrn, Jahwe, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und das heißt, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, das Halljahr wird ausgerufen. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, dann ist meine Frage, ob das wir sind, die gebrochenen Herzen sind, die Gefangenen, die an irgendwas nicht loslassen können, gebunden sind in irgendeiner Form, die Trauernden. Und Gott sagt, durch Jesus stelle ich die Ordnung wieder her. Und ich werde die gebrochenen Herzen sind verbinden. Ich werde die Trauernden trösten. Weil Gott ist Gott mit uns. Und er versteht genau, wo jeder gerade in unserem Leben steht. Und er weiß genau, was wir brauchen. Und wie er in unsere Situation hinein wirken kann. Und ich dachte mir, als ich Geburtstag hatte im Sommer, hat jemand mir gesagt, na, wünsch dir doch was von Gott. Das habe ich gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn wir heute beten, dann könnten wir das auch machen. Wir können sagen, hey, es gibt eine Sache, Gott, die möchte ich mir wirklich von dir wünschen. Ich habe in Jesus alle Reichtümer und alle Schätze bekommen. Gott liebt es, uns zu segnen. Und vielleicht gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du denkst, da möchte ich die Hand des Herrn besonders sehen. Da möchte ich, dass er was tut, für wen anderen vielleicht oder in meinem Leben. Und in diesem Sinne wollen wir noch beten und uns dann in kleinen Gruppen zusammentun. Herr Jesus, ich danke dir für wer du bist, Herr. Sie haben dich angebetet als Baby, als du noch nichts getan hast, Herr, nichts tun konntest, einfach weil du Gott bist, Herr, und herrlich und gnädig. Du hast dich wirklich herabgebeugt, Herr, zu uns, um uns zu dir hinaufzuholen. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du uns beim Namen rufst, dass wir heute in deiner Gegenwart sein dürfen und dass du jedes Wort hörst, Herr, jedes Seufzen, selbst die Dinge, die wir nicht aussprechen, Herr. Ich danke dir, dass du Gott mit uns bist, dass du ewig treu bist, dass unsere Untreue deine Treue nicht aufhebt, Herr. Und wir wollen heute beten füreinander, für Menschen, für Gemeinden, was du uns eben aufs Herz legst. Und Herr, wir wollen deine Wunder sehen. Wir wollen sehen, wie du Dinge bewegst. Und wir legen das dir hin, Herr. Ich danke dir in deinem Namen.